Kapitel 2 von Das Tier im Walde von Therese Rie. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aus der kleinen, steingepflasterten Vorhalle wurde ich in den hellen Wohnraum geführt und blieb, von dem Licht geblendet, einen Augenblick an der Tür stehen. Ich übersah mit einem Blick das einfache Wohnzimmer einer Försterwohnung, nicht viel anders, als es bei uns daheim gewesen war. Auch hier brannte unter einem Madonnenbild ein ewiges Licht und auch in einem roten, herzförmigen Lämpchen, wie seinerzeit bei uns. Plötzlich fiel mir ein, dass es in unserem Haus nur ein einziges Mal ausgegangen war, und zwar an dem Tage, der dem Tod meines Vaters voranging, was späterhin als böses Vorzeichen gedeutet wurde. Hier aber brannte es noch, und es waren auch sonst viel fromme Bilder in der Stube, was mich, den Madonnenmaler, heimisch anmutete. Mitten auf dem Esstisch stand streng und hochgereckt ein gezimmertes Kruzifix. Bei meinem Eintritt erhoben sich zwei Frauen, eine ältere und eine jüngere, und mir fiel auf, dass sie mit den Händen nach einem blitzenden Gegenstand auf ihrer Brust fassten und ihn ein wenig emporhielten. Ich sah, dass es silberne Kreuze waren, welche sie an Samtbändern um den Hals trugen. Ich merkte, dass ich in ein sehr frommes Haus gekommen war, und so schien es mir angemessen, nochmals das Kreuz zu schlagen und mit dem Gruße »Gelobt sei Jesus Christus« einzutreten. Ich hatte wohl das Richtige getroffen, denn ich hörte die Worte »In Ewigkeit Amen«, und die Frauenhände sanken von den Kreuzen herab und streckten sich mir zu freundlichem, wenn auch zurückhaltendem Gruße entgegen. Ich nannte kurz Namen und Herkunft, erzählte ohne näheres Eingehen, dass ich vom Regen im Walde überrascht worden sei, und bat um Unterkunft und ein wenig warmes Abendbrot, da ich hungrig und durchfroren sei. Der Förster meinte, sie hätten wohl schon zu Abend gegessen, aber etwas für mich würde doch wohl da sein. Und während die Tochter in die Küche ging, betonte ich, dass ich nicht als Bettler komme, sondern gewillt sei, meine Nahrung und Unterkunft zu bezahlen, was das Ehepaar jedoch gleichgültig ließ. Das junge Mädchen brachte eine Schüssel Kartoffeln in dampfender Milch, und ich wollte mich eben heißhungrig darüber hermachen, als mich der Vater streng verwies, »In diesem Hause pflegen wir für jede Mahlzeit Gott zu danken.« Wiewohl ich stets von herzlicher Frömmigkeit erfüllt gewesen war, erschien mir dies Verfahren ein wenig umständlich. Allein ich willfahrte dem Begehren, wobei ich bemerken konnte, dass die Blicke aller Anwesenden scharf an meinen Lippen hingen. Als ich gegessen hatte, nahm der Förster ein Licht, führte mich eine Treppe höher und wünschte mir gute Nacht. Beim flackernden Schein des Talglichts sah ich nur so viel, dass das kleine Kämmerchen einfach und sauber war, wie alles hier im Hause. Auch hier fehlte ein gezimmertes Kreuz nicht. Ich entkleidete mich, warf mich ins Bett und verfiel alsbald in tiefen Schlaf. Ich sollte mich jedoch seiner nur wenige Stunden erfreuen, denn um Mitternacht, ich konnte es mit einem raschen Blick auf meine Uhr feststellen, erwachte ich von einem furchtbaren Schrei. Ein Schrei ist im Grunde nicht das richtige Wort für das entsetzliche Heulen, von dem man nicht unterscheiden konnte, ob es von einem Menschen oder von einem Tier ausgestoßen worden war. Etwas wie rasende Verzweiflung, wie wüste Gier und wilder Triumph klang daraus. Ich konnte es mit voller Deutlichkeit vernehmen, obwohl es in beträchtlicher Entfernung ausgestoßen worden sein musste, und mir gefror das Blut. Aber auch die anderen musste es geweckt haben, denn ich hörte von unten Frauenstimmen und das Durcheinander aufgeregter Menschen. Besorgt, es könnte der Familie meines Gastfreundes etwas zugestoßen sein, fuhr ich hastig in meine Kleider und eilte hinab. Vor der Tür des Wohnzimmers vernahm ich Fetzen eines Gesprächs. »Er ist's«, rief jammernd eine Stimme, offenbar die der Frau. »Das Unheil ist nun bei uns ins Haus gekommen.« »Nein«, erwiderte eine dunkle Stimme, vermutlich die des Mädchens beruhigend, »er ist es nicht. Trete solch einer mit dem Zeichen des Kreuzes über die Schwelle?« Es schien mir, als sprächen die beiden Frauen von mir, und ich stieß die Türe auf. Bei meinem Eintritt ging es wie eine Erleichterung über ihre Gesichter. Mir fiel auf, dass sie vollständig angekleidet waren, aber ein wenig zerdrückt und zerzaust, als ob sie sich in den Kleidern aufs Bett geworfen hätten. Nun ging die Haustür, und der Förster kam aus dem Walde zurück. Schweigend stellte er seine Büchse fort. Seine Tochter blickte ihn an. Er schüttelte den Kopf. »Auch ich wollte reden.« »Fragen Sie nicht«, sagte er fast feierlich zu mir. »Sprechen Sie mit uns ein Gebet für die arme Seele, deren ferneres Schicksal wir nicht mehr kennen.« Ich wollte dennoch fragen. Er aber legte den Finger an die Lippen. Dann traten wir um das Kruzifix und sprachen ein stilles Gebet. »Nun mögen Sie sich zur Ruhe legen«, sagte der Förster. »Heut Nacht wird nichts mehr Sie stören.« Ich begab mich nach oben, aber das Bewusstsein eines rätselhaften Geschehens bedrückte mich, und ich wälzte mich lange grübelnd hin und her. Endlich aber siegten Jugend und Ermüdung, und ich schlief bis tief in den Morgen. Der Regen hatte aufgehört, aber die Luft war so grau und freudlos, so wenig einladend zum Wandern, dass ich schon bereute, mich in das Abenteuer einer Fußreise eingelassen zu haben. Unter meinem Fenster lag das zum Haus gehörige Gärtchen, aber wiewohl es sorgsam gepflegt schien, kam das Gemüse hier nur spärlich fort, und keine Blume zeigte sich an den Stöcken. Der Wald stand zu hart daran und nahm ihnen die Sonne. Eine große Traurigkeit schien mir über allem zu liegen. Ich ging hinab ins Wohnzimmer, wo ich das junge Mädchen beim Aufräumen beschäftigt fand, und sie brachte mir Frühstück. Ich fragte sie, ob sie und die ihren etwas dagegen hätten, wenn ich noch einige Tage hier bliebe, da das Wetter so gar nicht zur Weiterreise locke. »Bleiben Sie nur«, sagte sie hastig, »es ist besser für Sie, wenn Sie bleiben, und am Ende auch für uns.« Nach dieser Äußerung glaubte ich, eine Frage über die Vorgänge der Nacht an sie richten zu dürfen. Allein sie fuhr zusammen und gebot mir Schweigen. »Missverstehen Sie mich nicht«, sagte ich. »Es ist nicht Neugierde allein, die mich zu dieser Frage treibt, sondern es scheint mir, als wären Sie und die Ihren ja alles ringsum im Banne eines furchtbaren Geschehens, das ich nicht enträtseln kann.« »Fragen Sie nicht«, bat sie erbleichend. »Wenn ein Fremder danach fragt, könnte es sein, dass es...« »Dass es?« »Dass es erscheint«, sagte sie zusammenfahrend. »Diese Macht wird es wohl nicht haben«, sagte ich. »Es müsste rein ein Teufel sein oder ein böser Geist.« »Still!« rief sie aus. In diesem Augenblick wurden wir unterbrochen. Ein Mann im Uniformrock kam vorbei, blieb am Fenster stehen, grüßte und fragte kurz. »Es soll heut Nacht wieder was gegeben haben«, sagte mir der Holzhauer. »Jawohl, Herr Forstinspektor«, versetzte das Mädchen knapp. Der Inspektor, ein langer, magerer Mann mit blondem Backenbart und einem kalten, nichtssagenden Amtsgesicht, fragte weiter, »Wo ist der Vater?« »Schon in der Früh mit dem Martin auf Suche gegangen«, sagte das Mädchen, und es fiel mir auf, wie stramm und sachlich die vorhin so Erregte auf seinen Amtston einging. »Schön. Wenn er zurück ist, soll er sich bei mir melden«, sagte der Forstinspektor und griff mit zwei Fingern an seine Kappe. Da kam von der anderen Seite der Förster heran. Ich war überrascht, wie machtvoll und hochgereckt seine Gestalt wirkte. Mir war das am Abend gar nicht so aufgefallen, aber sein Gesicht schien mir noch gramvoller zu sein. »Gefunden«, rief ihm der Inspektor entgegen. »Zu Befehl, Herr Forstinspektor.« »Wer war's?« »Die Sennenmarie. Sie ist bei ihrem Geliebten, dem Holzhacker Alois, gewesen, der mit einer Fußwunde in seiner Hütte liegt und hat wohl in der Nacht den Weg hinauf verfehlt.« »Tot?« »Natürlich«, sagte der Förster mit einer Bitterkeit, die ganz von seinem bisherigen sachlichen Ton abwich. »Wo?« »Am Rockenstein.« »Wie hat man sie gefunden?« »Wie man sie alle findet.« »Was soll das heißen?« fragte der Forstinspektor scharf. nach rückwärts abgestürzt, der Hals gebrochen, der Knochen durch die Schlagader gestoßen, ausgeblutet. Hat man je gehört, dass das fürchterliche Geschöpf jemanden anders zugerichtet hat? Nun ist's aber genug, rief zornig der Inspektor. Da bemüht man sich, euch abergläubischem Volk Vernunft beizubringen, und ihr bleibt bei euren Köhlermärchen. Ich weiß schon, Herr Förster, sagte er plötzlich in respektvollerem Ton, dass Sie nicht zum Volke gehören. Aber es ist schlimm genug, dass Sie, ein intelligenter Mensch, nichts von Aufklärung wissen wollen. Abstürze sind in jeder Alpengegend unvermeidlich, und augenblicklich knüpft ihr eure Schauergeschichten daran. Ich glaube noch immer an die Zufälligkeit dieser Geschehnisse. Sie als Weidmann wissen am besten, dass sich keine Spur eines Tieres findet, und was die Menschen betrifft, so spricht auch vieles dagegen. Sollte aber ein Mensch der Schuldige sein, so wird er unserer Wachsamkeit nicht entgehen. »Sie wissen selbst, Herr Forstinspektor«, sagte der Förster und sah dem anderen fest ins Gesicht, »dass ein Mensch nicht der Schuldige ist.« »Schweigen Sie und schämen Sie sich«, rief der Inspektor und stampfte mit dem Fuß. Dann richtete er seinen kalten Amtsblick auf mich, der noch immer am Fenster stand, und fragte, »Wer ist der Herr?« Ich gab Auskunft. »Haben Sie Papiere?« Ich hatte sie bei mir, und er überflog sie. »Ist gut«, sagte er und gab sie mir zurück, wobei er seinen harten Blick nicht von mir ließ. Dann gab er dem Förster noch eine Anweisung zur Bergung der Leiche und ging. Mir fiel auf, dass er vor dem Haus plötzlich stehen blieb und ins Gebüsch griff. Ich sah dort den Drudenfuß aus Tannenzweiglein hängen, den ich am Abend vorher weggeworfen hatte. Er hob das Ding an seine Augen, lachte höhnisch und zermalmte es unter seiner Stiefelsohle zu kleinen Stückchen. Der Förster war ins Zimmer getreten und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Da haben wir die hohe Behörde«, rief er zornig. »Das gestempelte Amtspapier ist Ihnen wichtiger. Das Grauenvolle, das sich in unserer nächsten Nähe zuträgt, soll Zufall oder verbrecherische Menschentat sein.« Das Mädchen war in die Küche gegangen, und es schien mir nun der Augenblick gekommen, endlich zu hören, was sich zu hören brannte. Doch kaum hatte ich meine Frage gestellt, als der Mann verschlossen wurde und sie abwies. So viel hatte ich schon begriffen, dass die Untaten ringsum einem Wesen mit besonderen Kräften zugeschrieben wurden, und blitzartig fiel mir mein unheimliches Erlebnis von gestern ein, mit dem plötzlich niedergehenden, donnerlosen Blitz und dem davonjagenden fremdartigen Tier. »Es gibt wohl viele dunkle Dinge im Walde«, fragte ich. »Sehr dunkel.« »Sie sind nicht nur im Walde, sie sind auf der ganzen Welt. Aber hier spürt man sie besser, weil hier Naturkräfte leben, die sonst von überall vertrieben sind.« »Ist nicht Gott die Natur?«, fragte ich. »Welchen Gott meinen Sie?«, gab er zurück. »Es gibt viele.« Ich sah auf das Kruzifix vor mir. »Sind das nicht heidnische Worte in einem so frommen Hause?« »Was ist Heidentum? Auch das ist Glaube.« »Aber ein Böser.« Er sah mich groß an. »Die Natur kennt Gut und Böse nicht. Hier geschieht, was geschehen muss. Das Christentum kommt nicht aus der Natur. Darum flüchten wir zu ihm, wenn wir vor Unbegreiflichem flüchten müssen. Um uns und in uns.« Ich verbarg meine Überraschung nicht. »Sie wundern sich über solche Worte hier«, meinte der Förster. »Im Walde lernt man über manches nachdenken. Übrigens war ich nicht immer im Walde. Und vielleicht«, sagte er düster, »wäre es für mich besser gewesen, ich wäre nie hergekommen.« Ich war etwas beklommen. »Übrigens«, fuhr er fort, »möchte ich Sie darüber beruhigen, dass Sie sicherlich in kein heidnisches Haus gekommen sind. Ich selbst bin sogar Mönch gewesen, wenigstens Novize. Ich stamme aus einem sehr frommen Haus. Ich selbst sehnte mich nach Stille, Andacht und Beschaulichkeit. In dem Kloster, in das ich eintrat, war freilich nicht viel davon zu finden. Die Leidenschaften trugen andere Namen, aber es waren die gleichen wie in der Welt draußen. Aber selbst wenn ich ein ideales Kloster gefunden hätte, deren es ja geben mag, ich hätte nicht bleiben können. Er schwieg. Ich wollte zu meinem ursprünglichen Thema zurückkehren. Sie sprachen vorhin zu dem Inspektor von einem Wesen, das ein seltsames Ungetüm sein muss. Er schien es für eine Spukgeschichte zu halten. »Er ist die Behörde«, sagte der Förster verächtlich. »Ob er nicht noch Schlimmeres ist, das wird sich zeigen. Spuk, freilich. Davon habe ich gewiss nicht gesprochen. Das gibt es nicht. Es gibt nur einen ungeheuren Kampf zweier Mächte, die gleich stark sind. Wir kennen nur die Macht unseres Gottes. Unser Gott war nicht immer Herrscher hier. Und doch haben Sie, Herr Förster, Ihr ganzes Haus in die Macht dieses Gottes gestellt. Sie vertrauen also auf seinen Schutz.« »Mich wird er nicht beschützen«, sagte er düster, »denn ich habe ihm mein Wort gebrochen. Zweimal sogar. Später geschah das mit Agnes.« Ich wagte nicht zu fragen, aber er selbst gab mir die Erklärung. »Ich habe meine Agnes, als sie als Kind todkrank war, dem Kloster Maria von Loreto verlobt, wenn sie gesund würde. Ich habe auch dieses Wort nicht gehalten. Es geschah aus Ehrfurcht vor Gott. Das Kind war wie ich. Ich wollte keine Seele zu ihm zwingen, die nicht dazu taugt. Dennoch grollt er seitdem. Ich kann Ihnen nicht von allem Ungemach erzählen, das mich traf, bis ich vor einigen Jahren in dieser Försterei ein Asyl fand. Das Kruzifix hier hat keine Macht. Gott lässt sich nicht bestechen. Er schützt uns nicht. Gott ist gütig. Jede Gottheit ist streng und grausam, sagte er, sonst wäre es keine Gottheit. Gott ist die Liebe. Gott ist der Hass. Und dennoch flüchten Sie zu ihm? Wohin denn soll man flüchten? Vor dem Unbegreiflichen in sich. Er stand vor dem gezimmerten Kruzifix. Mir war es, als ob er und der Gekreuzigte einander messen würden als Feinde. Mich überlief es. Die Förstertochter kam herein und stellte eine Schüssel mit Essen vor den Vater hin. Und er, die noch eben Worte gesprochen, die mehr als Zweifel waren, schlug fromm das Kreuz und murmelte ein paar Gebetsworte, ehe er den Löffel zum Munde führte. Zum ersten Male sah ich Agnes näher an, und sie schien mir schön. Sie war schlank mit feinen Gliedern, ihr Gesicht fremdartig, dunkel und zart. Über der Nasenwurzel stießen die Brauen zusammen, was nur bei Menschen der Fall ist, die zu merkwürdigen und dunklen Schicksalen bestimmt sind. Nein, ins Kloster hätte sie nicht gepasst. Sie schien anders als die jungen Mädchen, die ich sonst kannte. Sie sprach wenig, und es war etwas um sie, das mir geheimnisvoll und anziehend schien. Nun trat eine für mich neue Figur in das Bild, und das war der Jagdgehilfe Martin, ein großer, schwarzäugiger und im Übrigen auffallend hübscher Bursche, dessen Lebhaftigkeit mich ein wenig an meinen im Tal zurückgebliebenen Gefährten erinnerte, an den ich, weiß Gott, jetzt zum ersten Mal wieder dachte. Der Forstgehilfe hatte von meiner Ankunft schon gehört und sprach seine Freude darüber aus, dass mir bei diesen Zeitläuften nichts Schreckliches passiert war. Dabei schoss er einen spöttischen Blick nach dem Förster hinüber, der jetzt schweigend seine Pfeife rauchte. Er selbst sei wenig im Hause, das ausgedehnte Revier mache seine Anwesenheit an entfernten Punkten desselben nötig, und er habe sich da und dort ein paar Schlafstellen errichtet, da seine Spezialität das Abfassen von Wild- und Holzdieben sei. Agnes hatte bei seinem Eintritt das Zimmer verlassen, nun kam sie zurück und stellte schweigend sein Essen vor ihm hin. Auf den ersten Blick war zu merken, dass zwischen den beiden ein etwas gespanntes Verhältnis bestand, denn er dankte ihr mit einer ironischen und übertriebenen Höflichkeit, die sie mit völliger Nichtachtung erwiderte. Doch fiel mir der misstrauische Blick auf, den sie zuweilen nach ihm sandte. Dann schickte er sich mit entschiedener Abneigung an, die hier üblichen Gebetsworte zu murmeln, ehe er sein Essen verzehrte. Agnes ging wieder in die Küche, der Förster in seine Gewehrkammer und Martin, der inzwischen seine Mahlzeit beendet hatte, forderte mich auf, mit ihm zu kommen. »Sie sind da in ein nettes Tollhaus geraten«, sagte er, als wir nebeneinander hinschritten. »So toll kann ich es just nicht finden«, meinte ich. »Der Alte wird Ihnen wohl allerhand wunderliche Ammenmärchen aufgetischt haben.« »Er hat mir eigentlich nichts über die seltsamen Vorgänge gesagt.« »Seltsam sind sie in der Tat, aber nur, weil wir die natürliche Erklärung noch nicht haben. Sie wird aber wohl kommen. Ein wildes Tier, das müssen Sie dem Jäger schon glauben, fällt ein Opfer anders an. Auch fehlt uns jede Spur, die selbst in diesem Regensommer, wo die elastische Schicht der feuchten Tannennadeln uns ungünstig ist, doch nicht zu verwischen wäre. Dass ein Mensch der Schuldige ist, wäre schon eher denkbar. Aber auch der Mensch könnte seine Spur nicht verwischen. Überdies hätte ein solcher auch seine Opfer nicht im Besitz ihres Geldes und Schmuckes gelassen, wie es immer der Fall war. Selbst die arme Sennenmarie hat ihr dünnes silbernes Kreuzlein noch umgehabt, das ihr ein Mensch sicherlich abgerissen hätte, denn auch ein Wahnsinniger wäre vermutlich von seinem Blinken angezogen worden. Sie hat ein Kreuz angehabt und es hat sie nicht geschützt? Leider nicht, wie Sie sehen. Die einzige natürliche und vernünftige Erklärung ist es, hier an böse Zufälle zu glauben, wie sie ja oft reihenweise vorkommen. Der Schrei des Abstürzenden aber tönt, durch das Echo vergrößert, schrecklich genug. Das meint unser Forstinspektor auch. Der Inspektor ist ein tüchtiger und vernünftiger Mann, der sich und den anderen keine Mätzchen vormacht. Er mag das fantastische Wesen nicht und er steht sich nicht sonderlich gut mit dem Förster, den er als vornehmen Dilettanten betrachtet, welches Misstrauen der Förster fühlt und ihm zurückgibt. Es ist nicht gut, wenn sich allzu viel Aberglauben festsetzt, der im Wald schon groß genug ist. Der spricht in seiner Art nicht viel anders als der alte Köhler Michel, dessen Meiler sie dort unten rauchen sehen. Ist nicht schon seine Art, sich mit heiligen Bildern zu umgeben und keinen Bissen ohne Augenverdrehen zu sich zu nehmen, mehr als töricht? Das ist nichts für uns junge Menschen, die wir Freiheit, Wahrheit und Aufklärung wollen. Das meint auch der Forstinspektor. Ich bin darum froh, dass ich nicht viel im Hause bin. Nun sagen Sie mir aber endlich, wen bezichtigt der Förster der Verbrechen? Wer ist das Ungetüm, dessen Name nie genannt wird? Ach, sagte der hübsche Bursche und wurde ein wenig rot, davon soll man lieber nicht sprechen. Nicht, dass ich mich davor fürchte, Gott behüte, ich habe Ihnen doch eben gesagt, wie aufgeklärt ich bin. Aber zwischen Johannisnacht und Tag- und Nachtgleiche muss man im Walde nicht über alles reden, besonders nicht an so eigentümlich grauen Tagen, wie sie jetzt sind. Also sind sie auch abergläubisch. Gott bewahre, aber der Wald hat seine Gesetze. Man fügt sich ihnen, auch wenn man nicht an sie glaubt. Ich glaube vor allem an meine Kraft und Jugend, sagte er und ballte die Fäuste. Durch irgendeine Verbindung glitten meine Gedanken zur Försterei zurück. Was für ein schönes Mädchen die Förstertochter ist, sagte ich. Man merkt gleich, dass sie nicht von hier stammt. Sie sieht so fremdartig aus. Finden Sie sie schön? Fragte der Forstgehilfe und bemühte sich, die Lippen zu kräuseln. Nun ja, wer für aparte Fratzen schwärmt, für den mag diese da schön sein. Hier im Walde ist übrigens ein viel besserer Menschenschlag als sonst in der Gegend. Die arme kleine Sennenmarie, die heute Nacht starb, war viel hübscher als die hochmütige Förstersjungfer, das kann ich Ihnen versichern. Sein missmutiges und gereiztes Gesicht verriet mir abermals, dass es zwischen ihm und der Förstertochter etwas gegeben haben musste. Wir waren derweil auf die Lichtung hinausgetreten, wo der Meiler rauchte und hörten erregte Stimmen. Von der Höhe seiner 6 Fuß herab donnerte der Forstinspektor ein uraltes, verhutzeltes Männlein an, das sich aber durchaus nicht einschüchtern ließ, dass es nur halb so groß war wie jener, sondern tapfer zu ihm hinaufzeterte. Es war zu entnehmen, dass der Inspektor den Köhler Michel dabei betroffen hatte, irgendeine neu eingeführte Sicherheitsmaßregel unterlassen zu haben, während der alte Versicherte, er behandle seine Meiler, wie er es seit 60 Jahren getan, ebenso wie sein Vater und Großvater, und noch niemals sei ein Waldbrand entstanden. Keiner schien geneigt nachzugeben, bis der Inspektor unter Androhung einer strengen Strafe die Unterhaltung abbrach, den Forstgehilfen zu sich winkte und mit ihm davonging. Mich beachtete er weiter nicht, und ich blieb mit dem Alten allein. »Der Teufel«, murmelte der Alte, indem er um seinen geschmähten Meiler herumging. »Dieser Teufel! Glaubt er, ich wisse nicht, wer er ist, aber seine Zeit wird schon kommen.« Ich besichtigte den Meiler mit Interesse, denn dergleichen war mir aus meiner Kindheit noch in Erinnerung. Ich sah die Pfähle, um die das Holz ungefüg aufgeschichtet war, und die Schicht von Gras und Erde, die es bedeckte. Nach den Wünschen des Inspektors offenbar nicht dicht genug. Dabei fiel mir ein, dass mir dieser uralte, waldvertraute Mann wohl manches über die Vorgänge hier würde verraten können, und ich fragte ihn. »Freilich«, nickte er, »freilich, ich bin 80. Ich weiß mehr als andere. Aber jetzt nicht, Herr. Es geht auf Mittag. Da haben Sie wieder Macht.« »Wer hat Macht?« »Mittag ist keine gute Stunde im Walde. Da sind wieder andere da, die Wärme brauchen. Aber man soll ihnen auch nicht trauen, so wenig wie denen vom Nebel. Aber morgens, wenn die Sonne ein paar Stunden am Himmel steht, da kann der Herr kommen und fragen. Ich bin 80, Herr. Ich habe immer hier gelebt und mein Vater und Großvater auch. Ich weiß viel, Herr. Aber es ist besser, der Herr kommt bei Sonnenschein.« Ich drückte ihm ein Päckchen mit Schnupftabak in die Hand und wusste nun wenigstens, wo ich mir Auskunft über so manches holen könnte, was mich bedrängte. Ende von Kapitel 2. Gelesen von Hokuspokus.